Killing Them Softly habe ich mir angeschaut. Ein Film von Andrew Dominik, den kenne ich von Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Deswegen habe ich mir diesen Film ausgeliehen. Den gibt's momentan für 99 Cent im US iTunes Store. Und ich weiß gar nicht, in Deutschland, ob er da auch 99 Cent kostet, müsst ihr mal nachschauen, ist wie gesagt im US iTunes Store aktuell der Film der Woche. Und ja, die Besetzung des Films fand ich auch sehr interessant. Brad Pitt ist mit dabei, James Gandolfini, Leute, muss ich noch irgendwas sagen. Ich stehe ja auf diese Schauspieler, die Mafiosos mal gespielt haben. Marlon Brando, mein absoluter Superheld als Schauspieler, Robert De Niro und James Gandolfini, die anderen beiden. Also da im Endeffekt war schon mehr oder weniger der Kaufreiz ausgelöst bei mir. Vincent Curatola war ebenfalls mit dabei, kennt man auch von den Sopranos, sprich auch der hatte schon einen Stein bei mir im Brett. Und Ray Liotta, den kennt man natürlich von Goodfellas. Und auch den finde ich großartig und ja, habe ich mir natürlich relativ leicht getan, diesen Film mir für 99 Cent auszuleihen und mir mal reinzuziehen. Und ja, also ich fand den Film wirklich nicht so schlecht. Ich habe natürlich mittlerweile auch schon mal mit dem Tobi drüber geredet, der fand den Film eher langweilig. Ich fand ihn nicht so schlecht und vorneweg, James Gandolfini spielt in diesem Film einen ehemaligen Auftragskiller oder einen Auftragskiller, der nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Vor vielen Jahren war er wahrscheinlich einer der größten und besten Auftragskiller in den USA. Jetzt mittlerweile ist er Alkoholiker, bumst nur noch mit Nutten rum und kriegt nichts mehr auf die Reihe. Und was ich so interessant fand, ist, dass im Endeffekt schon das ein möglicher Werdegang eines Tony Sopranos hätte sein können. Also der Film spielt ja sozusagen 5 Jahre nach dem Ende der Sopranos. Und ja, das könnte man schon so verkaufen, dass Tony Soprano mittlerweile einfach nur noch rumsäuft, hurenbumst und versucht noch irgendwie ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Seine Geschäfte in New Jersey laufen nicht mehr und so. Also im Endeffekt hat James Gandolfini Tony Soprano 2012 gespielt in diesem Film, fand ich jedenfalls. Die Dialoge in diesem Film finde ich ganz interessant, finde ich nämlich wirklich so Tarantino-mäßig. Also das fand ich wirklich gut, was da so erzählt wurde, muss man ja sagen. Also ihr merkt schon, Leute, ich bin natürlich hier kein Filmkritiker vor dem Herren. Ich blabber einfach das raus, was mir gerade so in den Kopf kommt. Brad Pitt, der ging mir ein bisschen auf den Sack in dem Film. Also der wollte halt unbedingt dieser richtig coole Typ sein, der für die Mafia hier diesen Fall aufklärt. Das müsste ich vielleicht auch noch ganz kurz erzählen. Der Plot ist im Endeffekt, dass eine illegale Pokerrunde überfallen wird. Und der Typ, der dafür verantwortlich ist, versucht es jemand anderen in die Schuhe zu schieben. Die Überfallenen, ja, sind alles Mafia-Leute oder Leute aus dem Untergrund, wollen natürlich ihr Geld zurück und wollen Rache nehmen an diesen Typen, die eben den Überfall gemacht haben. Und Brad Pitt spielt die Rolle eines Typen, der die ganze Sache aufklären soll und die Täter zur Strecke bringen soll. Das ist mal so ganz kurz der Plot, wirklich ganz kurz wiedergegeben. Also auf jeden Fall Brad Pitt in dieser Rolle schon gut, gar keine Frage, macht das schon gut. Aber er versucht halt so wahnsinnig cool rüberzukommen und das geht mir so ein bisschen auf den Trichter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Brad Pitt halt einfach sowieso schon so ein Hype an sich ist und in dem Film versucht er den dann noch so ein bisschen zu unterstreichen. Das hat mich wirklich teilweise genervt. Ray Liotta spielt seine Rolle des Veranstalters dieses illegalen Pokerturniers, nenne ich es jetzt einfach mal, unglaublich gut. Also den finde ich hervorragend in dieser Rolle. Wirklich, also großartig, auch wie er dann erschossen wird. Das ist auch noch eine Szene, also Ray Liotta stirbt in diesem Film und da gibt es eine Szene, da fährt der gute Brad Pitt mit einem Auto neben Ray Liotta und dann gibt's diesen Drive-by-Shoot, heißt es, glaube ich. Und das ist super gemacht. Da sieht man alles in Zeitlupe mit einer coolen Musik unterlegt. Das kommt schon ziemlich geil. Wer mir auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ist der junge Scott McNary. Das ist nämlich einer der Täter, einer derjenigen, die diese Pokerrunde überfallen. Den finde ich echt gut. Der macht seine Sache richtig gut. Sein Kompagnon, dieser drogensüchtige Ben Mendelsohn, heißt der, glaube ich, den fand ich eher schwierig. Den fand ich ein bisschen nervig, die Rolle. Hat mir nicht so gut gefallen. Jetzt sehe ich schon, dass die Zeit mir hier fast ausgeht. Insgesamt Killing Them Softly, mit Sicherheit kein großartiger Film, aber für James Gandolfini-Fans, glaube ich, wirklich interessant mal anzugucken. Es war mein erster Film mit James Gandolfini, den ich bewusst geschaut habe, jedenfalls mit James Gandolfini, seitdem ich die Serie Die Sopranos gesehen habe. Und von daher, diese Rolle passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und ich habe mich gefreut, James Gandolfini in dieser Rolle zu sehen. Deswegen hat mir der Film auch unterm Strich gefallen. Und würde ich mir nochmal angucken für 99 Cent allemal. Tja, viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich kann euch aber noch verraten, Leute, heute Abend ist es soweit. Heute Abend ist es wirklich soweit. Ich werde meinen ersten 3D-Film sehen. Welcher das ist und wie er mir gefallen hat, die ganze Geschichte werde ich natürlich hier als Audiobudern preisgeben. Und ihr könnt mir natürlich auf Twitter folgen, @RickyPalm, R-I-K-Y wird Ricky geschrieben, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Vielleicht verrate ich da schon, welchen Film ich angucke. Bis dann, tschüss!